Schritt A, Übung 11. A. Ich wohne da, seit ich in Deutschland bin. Ich kann doch jetzt nicht umziehen. Ich habe so eine Wut, seit ich diesen Brief gelesen habe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen. Aber ich mag keine Vereine. Lieber zahle ich eine Mieterhöhung, bevor ich in einen Verein gehe. Mein Gott, wie lange soll ich denn noch hier warten?